Erster, der Geist von Gott kam auf Asaja. Er war der Sohn von Obed. Zweiter, er ging zu Esa und sagte, hört mir zu. Jahwe ist mit euch, wenn ihr bei ihm bleibt. Wenn ihr ihn sucht, findet ihr ihn. Wenn ihr ihn verlasst, verlässt er euch. Dritter, lange Zeit hatte Israel keinen wahren Gott. Es gab keine Lehrer und keine Gesetze. Vierter, aber in ihrer Not suchten sie Jahwe. Er ließ sich von ihnen finden. Fünfter, in dieser Zeit war das Reisen nicht sicher. Alle Menschen im Land hatten große Angst. Sechster, Völker und Städte kämpften gegeneinander. Gott schickte ihnen viel Not und Unruhe. Siebter, aber ihr sollt stark sein. Verliert nicht den Mut. Gott wird euch für eure Taten belohnen. Achter, Esa hörte diese Worte und wurde mutig. Er entfernte die Götzen aus dem Land. Er baute den Altar von Jahwe wieder auf. Neunter, er versammelte die Menschen aus Juda und Benjamin. Auch viele Leute aus Israel kamen zu ihm. Sie sahen, dass Gott mit Esa war. Zehnter, sie kamen im dritten Monat nach Jerusalem. Das war im 15. Jahr von Asas Herrschaft. Elfter, sie opferten Jahwe an diesem Tag viele Tiere. Es waren 700 Rinder und 7000 Schafe. Zwölfter, sie machten ein festes Versprechen mit Gott. Sie wollten ihm von ganzem Herzen folgen. Dreizehnter, jeder Mensch im Land sollte Jahwe suchen. Wer das nicht tat, sollte sterben. Das galt für alle Männer und Frauen. Vierzehnter, sie schworen Jahwe die Treue mit lauter Stimme. Sie bliesen Trompeten und feierten laut. Fünfzehnter, alle Menschen in Juda freuten sich über dieses Versprechen. Sie suchten Gott wirklich und fanden ihn. Gott gab ihnen Frieden im ganzen Land. Sechzehnter, König Esa nahm seiner Mutter Macha die Macht weg. Sie hatte ein Bild für eine falsche Göttin gemacht. Esa zerstörte das Bild und verbrannte es. 17. Er entfernte nicht alle alten Opferstellen in Israel. Aber Esa blieb Jahwe sein ganzes Leben lang treu. 18. Er brachte Silber und Gold in den Tempel. Das waren heilige Geschenke von ihm und seinem Vater. 19. Es gab keinen Krieg mehr im Land. Das blieb so bis zum 35. Jahr von Asas Herrschaft.